1. We her denin, die nak Egypten hin abzihen, m hilf susuchen, den si eva lassen sich auf Kriegsförder so I auf die gross zahl ira streitwagen und reiter, anstat den heiligen Israels zu beachten und Jahweh rat zu fragen. 2. Doch auch Jahweh ist weiser und word unglück her beifuren, den mark sein wird nicht rückgängig. Word sich daher gegen die grup der Jubeltäter und gegen Gina heben, die ihnen hilf leisen. 3. Die Ägypter sind ledigich Menschen und nicht Gott, ihr Förder sind Fleisch und nicht Geist. Wenn Jahweh daher sein Hand ausstreckt, wird der Helfenstrauchuln und der Geholfen fallen, so dass sie allgemeinsam zu Grund gehen werden. 4. Denn Jahweh hat zu mir gesprochen, why ein Lo oder ein Junge Lo über seine Büte nert und sich weder vor dem Geschrei noch vor dem Lamm einer Mensch von Hurten fürchtet, die gegen in aufgeboten Word, so wird Jahweh der Hirscheren herabfahren, auf dem Berg Zion und seine Hoch zu kämpfen. 5. Why flatten Vogel wird Jahweh der Hirscheren Jerusalem beschützen, es bewehren und befreien? 6. Kurt am zu dem, von dem a son Israels, so tief abgefallen side. 7. Denen genem tage word jedesein silbernen und goldenen Gotzenbilder verwerfen, die Johann zu Jura should angefertigt haben. 8. Asse word jedoch nicht durch ein menschliches Schwert fallen, noch word es von einem solchen verset werden. Vielmehr word es vor dem Schwert fliehen und sein Krieger werden zu zwangsarbeiten. Sein Fels word vor entsetzen verge hen und sein Führer werden vor einem Banner sitten, so latet der Spruch Jahwehs, der sein Führer in Zion und seinen Ofen in Jerusalem hat. 9. Der Text für diesen Vers ist im Original nicht vorhanden.